Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine offene Telefon-Talkshow offen. Das heißt, ihr könnt hier anrufen, ganz einfach nur, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Die Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, hier in Köln, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht, Severin, 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Severin, was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich muss ja an gestern mal anknüpfen, und zwar das gestern das Thema, mein Körper ist mein Kapital. Ja. Und ich muss da mal irgendwie so ein bisschen dranhängen, und zwar muss man das gar nicht so negativ sehen, also ich sehe das ganz positiv. Muss man nicht negativ sehen, nein. Und bei mir ist es halt so, mein Körper ist irgendwie schon mein Kapital. Inwiefern? Und ich mache das gerne. Inwiefern? Ja, also ich mache auch so ein bisschen so eine sexuelle Geschichte. Eine sexuelle Geschichte? Ich verkaufe halt Fotos und Fotodisketten von mir, gerade halt Computerdisketten. Aha. Dass die Leute die Möglichkeit haben, sich Fotos zu wünschen, was sie gerne sehen möchten. Von dir? Ja, von mir. Also Aktfotos. Ich mache das dann halt mit meinem Mann zusammen, der macht die Fotos. Es wird ja immer doller. Und, also es sind richtige Aktfotos, Sexfotos. Ja. Ja. Mhm. Wie weit gehst du in diesen oder mit diesen Fotos? Ja, sind es richtig pornografische Fotos? Ja. Das schon. Also wenn man das bestellen würde, Severin, bei der Selbstbefriedigung, das bekäme man. Ja, natürlich. Natürlich, ja, was frage ich so dumm, ja. Natürlich. Wobei es dann halt aber auch so ist, dass ich halt keine Fotos mache, die mir keinen Spaß machen. Ja. Also ich mache das so, dass es mir halt wirklich auch Spaß macht dabei. Mhm, ich gucke mir halt die Wünsche an, dann ja, schreiben mich die Leute an, die wünschen sich halt irgendwie was, und dann gucke ich mir das an und sage, okay, das macht mir Spaß, das mache ich. Also, langsam eben, eins von dem anderen. Diese Fotos machst du zusammen mit deinem Mann? Ja, der fotografiert mich. Der fotografiert dich. Das heißt, du bist verheiratet, hast du eine Familie? Ja. Kinder? Ja. Also eine Hausfrau? Ja. Also du bist sonst nicht berufstätig? Momentan nicht. Hm, wie viele Kinder hast du? Eins. Wie alt ist das? Drei Jahre alt. Mhm. Du fertigst dann diese Fotos an, und wie verbreitest du die dann? Wie gehen die an den Kunden? Über Anzeigen. Allerdings ist es so, man darf keine Anzeigen machen über, also dass man halt schreibt, man macht Computergeschichten. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, rechtlich kenne ich mich da nicht so gut aus, das ist einfach verboten. Mhm. Also die Fotos sind auf Disketten, so hast du es gerade gesagt, ne? Ja. Du verschickst sie also nicht als Originalfotos dann? Also ich verschicke auch Originalfotos, aber es ist halt eher nicht so gewollt. Es ist eher gewollt, dass die Leute die Fotos bekommen auf Disketten, die sich dann in die Computer einspielen können und dann halt auch mit den Fotos arbeiten können. Aber wie machst du denn jetzt auf dich aufmerksam? Ja, es ist halt tatsächlich eher so, dass die Leute das wissen, dass es einfach wirklich so läuft, dass man Anzeigen schaltet, die eigentlich was ganz anderes aussagen, aber dass die Leute, die sich dafür interessieren, tatsächlich das auch kapieren. Ach so, also quasi eine Geheimsprache ist das. In der Geheimsprache, also es gibt keine Worte dafür, also du kannst halt nicht, du machst keine Worte dafür, dass die Leute wissen, es läuft über Computer. Ja, wie sieht denn so eine Anzeige aus? Beschreib's mal. So eine Anzeige läuft ganz normal, dass du halt einfach schreibst, was weiß ich hier, halt ein bisschen heftiger, ausdrucksweisenmäßig, gibt Fotos oder Artikel von sich ab. Mhm. So, wie groß ist denn jetzt die Nachfrage? Ja, die ist schon ziemlich, also erstaunlich, aber ich hätte halt eigentlich, es war so ein Versuch gewesen, das überhaupt professionell zu vertreiben. Und es war einfach ein Versuch, und es ist erstaunlich, wie groß die Nachfrage ist. Es ist wirklich tatsächlich, die Leute schreiben mich an, ja, schreib doch mal, was machst du? Und es ist teilweise auch so, dass ich auf Anzeigen zugehe, wo einfach eine Anzeige steht, suche was weiß ich was, dass ich da anrufe und sage, ja, hier brauche ich mich und die, und ich kann dir das anbieten. Wie viele Fotos sind denn auf so einer Diskette drauf? Normalerweise 10. 10. Und wie viele Disketten verschickst du so in der Regel, in der Woche? Ja, in der Woche so 2. 2. Und was kostet eine Diskette? 80 Mark. 80 Mark. Ungefähr. Was sind denn so die Hauptwünsche von deinen Auftraggebern? Wie mögen die dich denn am liebsten, in welchen Posen? Am liebsten natürlich in den Posen, also Gesicht oder sowas interessiert die eigentlich eher überhaupt nicht. Mhm. Also die wollen nicht wissen, wie die Leute aussehen. Wie, was interessiert die denn sonst? Sondern halt, was weiß ich, Busen auch nicht, sondern tatsächlich Aufnahmen vom unteren Genitalbereich und dann im Selbstbefriedigungsposen. Das ist das Interessanteste. Und anal. Und anal, ja. Wie lange machst du das jetzt schon? 3-4 Monate, also ach, gar nicht mal so lange. Ganz neu. Mhm. War dir das am Anfang unangenehm, die Vorstellung, diese Sachen schauen jetzt ganz wildfremde Menschen an? Nee, gar nicht, überhaupt nicht, weil wir vorher irgendwie sowieso schon immer Fotos gemacht haben. Mhm. Und ich eigentlich auch irgendwie in Häkchen vielleicht etwas exhibitionistisch bin. Mhm. Also ich lasse mich auch gerne angucken, da habe ich kein Problem mit. Und im Gegenteil, mich freut das eigentlich, weil viele Leute schreiben dann natürlich auch, das läuft natürlich über Briefkontakt. Ist denn schon mal, ist schon mal passiert auf der Straße, dass sich jemand angesprochen hat, hey, was bist du doch von meinen Fotos? Nee, und zwar überhaupt nicht, weil wir aus dem Norden kommen und hier im Norden ist es überhaupt nicht so. Und das ist eigentlich die Südländer oder... Wie, ist es überhaupt nicht so? Hast du keine Kunden im Norden? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Die Nordländer mögen keine Aktfotos von Severin. Was ist los? Ja, weiß ich nicht. Die sind wahrscheinlich alle zu verklemmt, um überhaupt auf sowas zuzugehen. Also du verkaufst hauptsächlich nach Süddeutschland? Ja. Mein Körper ist mein Kapital. Ne? Das war gestern das Thema. Insofern ist das sehr zutreffend für dich. Hast du den Wunsch, das noch weiter auszudehnen? Ja, insofern schon natürlich. Ich möchte das gerne weiter ausdehnen. Ich möchte auch den Leuten halt... so viel wie möglich von mir zeigen, aber ich möchte mich selbst nicht verkaufen. Also es wäre für mich nicht die Frage, mit den Leuten ins Bett zu gehen oder so. Mhm. Also wenn irgendwie wild in der Weltgeschichte da rumvögeln aber oder Foto so, ist ja noch eine Distanz, ne? Foto. Ja, ja. Man kann sich doch irgendwie verkaufen. Mhm. Ob man das nur ist oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Man kann sich so verkaufen, wie man in dem Moment gerne sein möchte. Also einen üblen Beigeschmack von wegen, ich prostituiere mich da, den hast du nicht. Ja, natürlich doch irgendwo. Es ist immer in irgendeiner Weise eine Prostitution, sich zu verkaufen. Egal, was man von sich verkauft, es ist immer irgendwo eine Prostitution. Aber ich habe dabei kein schlechtes Gewissen. Mhm. Welches Foto war denn bisher so für dich das, ja, das obszönste auch für deinen Geschmack? Welches du anfertigen hast lassen dann für einen Kunden oder mit dir machen lassen? Also Foto vielleicht gar nicht, Wünsche vielleicht eher, dass Leute sich einfach wünschen, es gibt Menschen, die wünschen halt Fotos von jemandem, der auf einem, oder von einer Frau, die auf einem Mann sitzt und ihm ins Gesicht pupst. Das ist für mich zum Beispiel irgendwie eine Sache, wo ich mich nicht mit anfreunden kann. Wie will man das denn fotografieren? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur das Sitzen auf dem männlichen Gesicht. Ja. Das ist die Freude. Aber ich habe so verstanden, dass du auf den Fotos immer alleine auftauchst und nicht dein Mann ist nicht dabei, dass er per Fernauslöser das dann macht. Das nicht. Ja. Nee, also er fotografiert mich dabei und ich lasse mich fotografieren und das macht uns beiden sehr viel Freude auch. Macht euch das auch richtig geil, euch beide? Ja, natürlich. Das auch. Das heißt, nach so einer Fotosession kann es dann auch schon mal passieren, dass ihr beide im Bett landet. Das kann nicht passieren, das passiert meistens. Das passiert meistens. Ja, natürlich. Das war Severin, die Hausfrau aus Norddeutschland. Ja, genau, die Hausfrau. Die Aktfotos per Diskette verbreitet und Spaß dabei hat. Ja. Mit ihrem Mann zusammen. Ja, eben, genau. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Ja, klar, natürlich, ja. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Viel Erfolg. Ja, tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Von Severin geht es jetzt weiter auf Marion und die ist 38. Ja, guten Abend, Jürgen. Marion, guten Abend. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe seit langem ein Problem. Mein Mann hat sich, ich bin seit 15 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder und vor 9 Jahren kam unsere Tochter zur Welt und da hat mein Mann mich, wir hatten schon vor der Schwangerschaft darüber gesprochen, er würde sich sterilisieren lassen. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, noch im Krankenhaus, was machen wir jetzt? Willst du die Pille nehmen? Ich habe zu ihm gesagt, nein, jetzt bist du dran. Und dann hat er sich, da war unsere Tochter knapp 3 Monate alt, hat er sich sterilisieren lassen. Mhm. Ich muss es auch unterschreiben, sonst hätte der Arzt das gar nicht gemacht. Mhm. Und seitdem die Tochter so circa 1,5 Jahre ist, habe ich das große Problem, ich hätte noch gerne ein drittes Kind. Mhm. Bin in dem Laufe der Jahre auf 130 Kilo dick geworden. Mhm. Unter anderem, also es kamen noch andere Probleme dazu, aber unter anderem auch daher, weil ich immer wieder, wenn ich keine Babys gesehen habe oder schwangere Frauen, dass ich gedacht habe, schade, das wäre doch so schön gewesen. Woher kommt dir das Gefühl mal? Warum, du hast zwei Kinder schon, zwei gesunde Kinder, warum nur noch ein drittes? Ja, der Sohn wird jetzt 13 und die Tochter ist, wie gesagt, 9 geworden und irgendwie so das Gefühl, noch so ein kleines zum Knuddeln, das wäre halt schön gewesen. Ne? Und ich habe jetzt, aber... Ich weiß, dass ich mich damit abfinden muss und mein Mann sagt auch zu mir, hör mal, das ist jetzt passiert und vor ein paar Jahren sind wir auch mal zu seinem Urologen gegangen Und da haben wir gefragt, oder ja, mein Mann fragte, ob er das nicht rückgängig machen lassen könnte, der, oder würde, der Urologe. Und er sagte, das hätte eben keinen, nicht viel Zweck. Erstens muss man es selber bezahlen, was sehr teuer wäre, aber mein Mann sagte, vom Geldlichen her ist das so die eine Seite. Nur, es käme halt, die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal Samen käme, wäre sehr unwahrscheinlich. Und es ist jetzt auch schon so lange her. Habt ihr darüber nachgedacht, ein Kind zu adoptieren? Ja, wir sind schon was alt, ne? Mein Mann wird 44 dieses Jahr. Ist man da zu alt zur Adoption? Ja, ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die sagt, es gibt wohl so eine Grenze, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wo die Grenze ist. Und ich suche jetzt, und das mein Problem geht eben dahin, dass ich das sehr auf unsere Sexualität, mein Mann hat Gott, er ist ein sehr geduldiger Mensch. Das heißt, du hast gar keine Lust auf Sexualität mehr? Gar nicht. Wir haben die letzten zwei Male, wenn es hochkommt, dreimal zusammen geschlafen. Ein bisschen wenig, ne? Ja, das ist sehr wenig und ich leide da auch drunter. Aber Marion, wieso kommt das? Ist denn die Sexualität, dein sexuelles Agieren und Handeln und die Sehnsüchte nur gebunden an eine Fortpflanzung und nicht nur an den Spaß? Ja, Moment, ja. Eigentlich seit mehreren Jahren schon. Ich verbinde also letztes Mal, das ist jetzt wie gesagt auch schon mindestens ein halbes Jahr her, letztes Mal, als wir zusammen waren, da habe ich während des Aktes geweint, weil ich mir vorgestellt habe, schade, es passiert jetzt nichts. Das heißt also große, ist ungerecht, ich weiß das. Ja, das heißt großer sexueller Spaß und Lust kommt da bei dir gar nicht auf. Nein. Und dann, das ist schon schlimm und ich habe zu meinem Mann, man müsste sich so ein bisschen angleichen, also indem ich nach... Wenn er mich also mal so ein bisschen lieb in den Arm nehmen würde, das würde mir schon reichen. Nur ich habe das Problem, er möchte dann gern halt Geschlechtsverkehr. Und das möchte ich im Moment nicht. Ne? Aber wie geht er denn damit um, wenn er schon die Sehnsucht danach hat? Sprecht ihr darüber? Es ist doch auch hart für ihn, wenn ihr nur zwei so selten miteinander schlaft. Ja, wir haben mal vor längerer Zeit darüber gesprochen. Ich weiche dann aus. Ne? Hast du denn so für dich alleine ein sexuelles Bedürfnis? Befriedigst du dich selbst? Nein, das tue ich auch nicht. Also ich finde es eigentlich alles ein bisschen traurig, Marion. Ich finde es auch ein bisschen, ich kann es eigentlich auch nicht nachvollziehen, diesen Vermehrungswahn oder Trieb, den du da hast. Du hast zwei gesunde Kinder, das ist doch eine tolle Sache. Du hast einen netten Mann, eine tolle Familie. Ja, das stimmt. Und nun ist es auch mal gut. Das ist ein Schritt, der damals vollzogen wurde in beiderseitigem Einverständnis. Und ich finde auch, dass man sich damit jetzt arrangieren sollte und abfinden sollte. Und du auch wieder lernen solltest, die Sexualität zu genießen, die ja nur eben nicht nur fortpflanzungsorientiert ist, sondern eben auch spaßorientiert ist. Damit du mit deinem Mann auch wieder richtig schön Spaß im Bett hast. Was ja, aber früher... wie komme ich da hin? Das ist mein großes Problem, ne? Ich glaube bestimmt, wo das jetzt bei dir so eingefressen ist, sage ich jetzt schon mal, so dieser Gedanke und die Sehnsucht, dass du da nur mit professioneller Hilfe rauskommst, Marion. Ich glaube, dass du ganz dringend mal in eine Beratungsstelle gehen sollst, mit einem Psychologen mal reden solltest. Ja, ich bin in neurologischer Behandlung, weil ich manisch-depressive Psychosen in den letzten Jahren hatte. Nur, ich kann da mit meiner Neurologin auch nicht so gut drüber sprechen, weil das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, schulmedizinisch orientiert. Ne? Ja, vielleicht ist die Neurologin auch gar nicht die richtige Ansprechpartnerin. Vielleicht solltest du eine Psychologin oder eine Sexualtherapeutin haben und suchen. Ich werde mal einen Vorschlag machen. Du unterhältst dich jetzt gleich mit meiner Psychologin, die hier im Hintergrund sitzt, mit der Elke Dunajski. Ja. Vielleicht könnt ihr beide euch schon ein bisschen annähern in dem Gespräch und die Elke wird dir mit Sicherheit noch einen sehr guten Tipp geben können, an wen du dich am besten mit diesem Problem wendest. Ja, da weiß ich nämlich auch nicht weiter. Das wäre sehr nett. Ja, weil wir können das natürlich jetzt im Rahmen der paar Minuten hier in der Sendung nicht lösen, das Problem. Klar. Du schlägst dich da seit Jahren schon mit rum. Ja, das ist richtig. Ja. Ich denke, versuch einfach mal, ruf den Domian an. Ja, genau. Ne? Marion, leg mal auf und die Elke, die spricht gerade, wird dich aber in einigen Minuten zurückrufen. Das ist lieb, okay. Danke. Okay, alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Marion. Tschüss. Herzlich willkommen, Michael, 28. Ja, hallo. Michael. Ich rufe eigentlich an, und zwar geht es um dein Buch, das neue. Jenseits der Scham. Ganz genau, Was nicht nur mein Buch ist, sondern auch das Buch von Hella von Sinn. Ja, da wollte ich jetzt ja gerade zu kommen. Ja. Und ich muss sagen, dieses Buch, das habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen. Ursprünglich sollte es eigentlich zu Weihnachten sein. Und jetzt im Nachhinein habe ich es ja geschenkt bekommen. Und dann hat er mir erzählt, das war zu Weihnachten nicht mehr zu bekommen, sagt er. Ich stimmt, bin überall gewesen. Ja, stimmt. Das war ganz verrückt. Das war und ausverkauft, ja. In mehreren Städten gewesen. Sagt er, ich habe es nicht gekriegt. Na gut, und dann habe ich das Buch jedenfalls jetzt auch zur Hand genommen. Und ich habe es jetzt seit 8 Tagen, habe ich es jetzt. Und vorgestern habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt nimmst du das Buch mal fängst mal an, da ich selbstständig bin und um 5 geht das Restaurant bei uns auf. Mhm. Und ich setze mich dann auch in eine Theke und fange das Buch an zu lesen. Mhm. Und dann die ersten beiden Themen, das ist einmal mit diesem ECE-Katastrophe, ja, diesem Robert und diese Sterbehilfe mit der Ulrike kam dann. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee. Also ich war so geschockt davon. Mhm. Und das ging mir so nah auch. Da habe ich gedacht, nee, jetzt liest das Buch erstmal an der Seite. Mhm. Und dann habe ich, bis 2 Stunden später, habe ich das wieder hergeholt und habe das dann noch weitergelesen. Zu dieser ECE-Katastrophe muss ich sagen, also ich habe den Robert derzeit auch im Fernsehen bei dir mit mitverfolgt. Mhm. Und es ging mir sehr nah auch ein bisschen, muss ich sagen, da ich sowieso ein Typ bin, der ziemlich nah am Wasser gebaut ist. Ja. Und da ich gedacht, nee, also das war auch eine ergreifende Geschichte für mich in dem Sinne. Ne? Mhm. Naja, was ich aber eigentlich auch sagen wollte, ist, dieses Buch, das finde ich dermaßen toll, muss ich einfach mal so sagen. Vielen Dank. Weil es erzählt auch ein bisschen von dir selber so. Sehr viel, ja, sehr viel. Ja, man lernt dich besser kennen, mhm, man sieht dich mit anderen Augen. Und dann habe ich irgendwann die Seite aufgeschlagen, wo das dann mit Weihnachten 1970 drauf ist. Ja. Und da lachst du so und da habe ich dann so wie jetzt auch gerade, da habe ich dann gedacht, Mensch, der hat sich überhaupt nicht verändert. Naja, ein bisschen schon. Naja, gut. Also von 1970, Mann. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dieses Buch ist wahnsinnig toll. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, und es ist für mich jetzt auch so ein Anstoß gewesen. Ich habe also schon sehr lange kein Buch mehr gelesen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt muss ich mal wieder ein Buch zur Hand nehmen, weil man sitzt da meistens im Restaurant denn und man hackt dann manchmal auch nur Blödsinn aus. Weil ich bin eigentlich, sage ich mal, für meine 28 Jahre manchmal noch wie so ein kleines Kind und die Ausdrücke, die wir uns haben, wir machen noch viel Spaß und so. Ja. Also Hella und ich sind diese Woche ganz stolz, weil dieses Buch zu einem Bestseller geworden ist. Wir sind von 0 auf Platz 6 in die Focus-Bestsellerliste gekommen. Das glaube ich. Was uns super gefreut hat natürlich. Ja, Michael, mich freut natürlich auch, dass es dir gefallen hat. Und hast du es ganz durch jetzt schon? Nein, ich bin ungefähr, sag ich mal, so knapp die Hälfte. Ja, es gibt noch viele interessante und spaßige Dinge, die du da lesen wirst. Das hat mir ganz toll gefallen und ja, bis jetzt jedenfalls, ne? Wobei es eben auch ernste Themen sind und ich war dann auch teilweise wirklich schockiert, weil ich kann... Also wir haben uns auch bemüht, eben halt Ernstes und sehr Leichtes und auch Spaßiges miteinander zu verknüpfen. Ja, das ist vor allen Dingen auch, wenn denn diese Themen, ich meine, diese ersten vier Themen da, vor allen Dingen mit der Selbstjustiz, mit dem kleinen Bruder, der da vergewaltigt wurde, das erinnert mich natürlich dann gleich sofort an meine Schwester, weil die hat auch sowas Ähnliches durchgemacht. Und dann habe ich noch immer, dann kommt man so auch mit seiner eigenen Meinung, die kommt ja in den Gedanken dann mit rein in das Buch dann, ne? Also Michael, ich bedanke mich für das positive Feedback. Ja, das musste ich einfach mal loswerden. Und wünsche dir viel Interesse und Spaß beim weiteren Lesen. Ja, prima, danke. Alles Gute. Ja. Tschüss Michael. Tschüss. Tobias, 22. Hey. Ja, hallo. Hey, Tobias. Bist du dran? Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, also mein Thema, also ich beschäftige mich jetzt mit, also Liebe und Behinderung. Liebe und Behinderung? Ja. Bist du behindert? Ja. Was hast du für eine Behinderung, Tobias? Ja, also das ist eine Muskelkrankheit, Muskeldystrophie nennt die sich. Ja, die bewirkt halt, dass meine Muskeln sehr schwach sind und ich halt im Rollstuhl sitze. Ja, schon, ist das eine angeborene Behinderung? Ja, die ist angeboren, aber das ist halt so verlaufen mit der Zeit, dass ich irgendwann einen Rollstuhl brauchte. Mhm. Aber bis zum 13. Lebensjahr laufen konnte. Ach so, ja. Ja. Kannst du dich denn, kannst du allein aufs Klo, geht das zum Beispiel? Nee, also teilweise brauche ich da schon Hilfe. Aber du kannst die Arme alleine bewegen, also einen Telefonhörer kannst du in die Hand nehmen. Oder geht ja, das so, auch? So einigermaßen. Einigermaßen, ja. Das heißt, du bist aber dann auch ständig auf Hilfe angewiesen. Ja, das ist wahr. Wie lebst du? Ja, also ich lebe jetzt zu Hause mit meiner Mutter und meiner Oma und die beiden pflegen mich halt. Die pflegen dich, mhm. Ich meine, später habe ich halt vor, jetzt eigene Wohnung und alles und halt mit Zivis, aber das wird vielleicht noch was dauern. Hast du einen normalen, was heißt normalen, hast du einen Schulabschluss? Ja, also ich war bis zur 11. Klasse auf dem Gymnasium. Ja, ja. Und habe dann später eine Ausbildung gemacht. Als was? Kaufmann für Bürokommunikation. Mhm. Und ja, wurde von der Firma leider nicht übernommen. Wegen der Behinderung? Nee, nicht wegen, also das ist eigentlich gar nicht klar warum, aber ich wurde eben halt nicht übernommen. Mhm. Und bist du seitdem arbeitslos? Oder? Ja, genau. Mhm. Hast du gerade gesagt, dein Thema ist Liebe und Behinderung. Ja, genau. Ist wahrscheinlich ein großes Thema. Ja. Wie kommst du auf das? Wie kommt das jetzt bei dir, dass du das Thema vorschlägst? Ja, es ist, also es betrifft mich auch selber. Ich bin also seit 4 Jahren solo. Mhm. Und das heißt, du hattest schon mal eine Beziehung? Ja, also es ist so, ich erkläre es mal so. Meistens sind das immer so kurze Beziehungen, weil ich nehme öfter an so Seminaren für Jugendliche teil, also halt auch für Körperbehinderte eben. Und da passiert es schon hin und wieder, dass ich da halt jemanden kennenlerne, aber halt eine Frau. Aber ich kann sie leider nicht näher kennenlernen, weil also nach ein oder zwei Wochen ist das Seminar zu Ende und dann geht man auseinander. Jetzt bist du seit 4 Jahren solo, sagst du. Und 4 Jahre, also nach einer Beziehung zu einer Frau, die selber im Rollstuhl sitzt. Und mit der war ich dann 8 Monate zusammen. Ging es dir damals gesundheitlich noch ein bisschen besser? Warst du noch fitter als heute? Ja, doch, schon ein wenig. Weil gerade kommt mir so die Idee oder der Gedanke, wenn du doch relativ schwerbehindert bist und du kannst dich allein kaum bewegen oder kaum etwas machen, stelle ich mir das sehr schwierig vor, so eine Beziehung zu führen. Ja. Wie geht man gemeinsam ins Bett oder wie macht man den Sex miteinander, wenn beide relativ gehandicapt sind? Ja, also das war eben, ja, das ging, also ich konnte mit ihr eben keinen Sex haben. Kein Sex. Obwohl ich theoretisch also Sex haben könnte. Ich bin ja nicht querschnittsgelähmt. Ja. Das heißt also, in dieser Beziehung ist sexuell nichts gelaufen? Nee, das, wie gesagt, wir haben viel rumprobiert, aber es gelang halt nicht, es ging nicht. Und woran lag das dann ganz genau, konkret? Wir beide uns halt nicht so gut bewegen können. Also die Frau saß auch im Rollstuhl, hatte die eine ähnliche Krankheit wie du? Ja. Ja, das war schon wirklich, ja, das Gleiche. Hast du mit einer Frau schon mal geschlafen? Nee, das ist noch nicht gelungen. 4 Jahre solo, 4 Jahre auf der Suche. Mensch, wie denkst du dir denn, wie das jetzt weitergehen soll? Welche Hoffnung oder welche Perspektive hast du denn? Ja, also jetzt von der Hoffnung her, ich erzähle das so, ich war auf einem Seminar, das fand also in Prag statt, und habe dort eine Frau kennengelernt. Also sie war aus Bulgarien, sie ist aus Bulgarien. Und mit der baute sich so eine Beziehung auf, wo wir uns halt näher kamen alles. Und aber aus Bulgarien, ne? Ja, das ist ein bisschen weit, ne? Ja, also... Also das lief während des Seminars, hattet ihr einen guten Kontakt miteinander? Ja. Saß sie auch im Rollstuhl? Nee, das war eben die Sache, warum ich halt Hoffnung habe, weil also sie saß eben nicht im Rollstuhl. Sie hatte halt irgendetwas... Ja, wie soll ich das erklären? Irgendwie eine Fehlstellung am Becken oder sowas. War aber im Prinzip gesund und sie hat das alles komplett akzeptiert, dass ich also im Rollstuhl sitze. Aber dann war das Seminar vorbei. Bitte? Ich sag, und dann war das Seminar vorbei und sie ist wieder nach Bulgarien gefahren. Ja, ja. Hast du jetzt Kontakt, telefonisch oder Briefkontakt mit ihr? Ja, also wir schreiben uns als Briefe oder E-Mails und ab und zu telefonieren wir, aber... Es ist noch kein zweites Treffen zustande gekommen. Setzt du darin Hoffnung, dass sich da schon etwas sehr Ernsthaftes daraus entwickeln könnte? Ja, also man kann nur spekulieren eigentlich, aber ich glaube eigentlich schon, dass es also möglich wäre, aber... Könnte es sein, dass sie nach Deutschland kommt, ganz? Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du gehst ja auch nicht nach Bulgarien. Nee. Also ich sag mal, wegen dem, was ich da so erlebt habe, dass also... sich was aufbauen könnte, aber so eine Entfernung, ich finde, die kann man einfach nicht überwinden. Die finde ich auch sehr, sehr schwierig. Also ein paar hundert Kilometer geht ja vielleicht irgendwie, aber das ist ja nun doch eine extrem große Entfernung und dann auch noch bedingt durch deine Behinderung ist es ja noch schwieriger, zueinander zu kommen. Du kannst ja nicht einfach ins Auto setzen und mal irgendwo hinfahren oder mit dem Zug. Das ist ja alles komplizierter bei dir. Ja, klar. Tobias, welche Möglichkeiten hast du denn noch in deinem Umfeld? Gibt es nicht bei dir in der Stadt oder im Ort irgendwie so Behindertengruppen oder, muss ja keine Behindertengruppen sein, irgendwie Vereine, wo du hingehen könntest, wo du Leute kennenlernst? Ja, also das gestaltet sich hier ein bisschen schwierig. Also ich sag mir das irgendwie immer so, ich könnte überall jemanden kennenlernen und nicht hier in Düsseldorf. Also das ist irgendwie so. Also du lebst in Düsseldorf, ist ja auch eine große Stadt mit einem sehr interessanten Umfeld und mit vielen interessanten Städten rundherum und mit vielen Menschen eben. Also müsste das Angebot ja eigentlich da sein. Ja, das denke ich auch immer. Und ich meine jetzt vom Aussehen her, also ich sag mal so, ich sehe ganz okay aus. Ja. Wenn man mich jetzt auf einen Stuhl setzen würde, dann könnte man auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennen, dass ich also jetzt irgendwas habe. Ne? Tobias, ich biete mal Folgendes an, oder ich schlage mal Folgendes vor. Uns hören ja nun auch sehr, sehr viele behinderte Menschen zu. und sehen uns zu. Vielleicht ruft uns heute Nacht, vielleicht klappt das noch, wir haben ja noch eine ganze Weile Zeit, jemand an, der so ähnliche Probleme mal hatte wie du, ja, der auch behindert ist oder war und ist, wie er oder sie das gemeistert hat. Ja, tu doch mal ganz einfach am Fernseher oder am Radio. Vielleicht kommt da noch ein ganz guter heißer Tipp heute rüber. Ja, also das wäre natürlich nicht schlecht. Weil ich bin natürlich da kein Fachmann drin, wie man das am besten anstellt. Aber ich glaube, die ganzen Fachleute sitzen zu Hause jetzt vor den Geräten und haben bestimmt eine Idee. Und ich bitte euch, wenn ihr eine Idee habt, ruft schnell an. Und wir unterhalten uns dann hier in der Sendung noch. Und Tobias kann davon profitieren. Okay? Ja. Sollen wir es so mal machen, Tobias? Bitte? Sollen wir es so mal machen? Ja, das wäre wirklich toll. Ja? Okay. Hoffen wir auf interessante Anrufe. Ja. Und dir wünsche ich viel Glück. Ja, okay. Tschüss, Dank, tschüss, Tobias. Okay, tschüss. Tschüss. Von Tobias zu Petra. Und Petra ist 37 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Jürgen. Petra, hi. Ja, hi. Dein Thema. Ja, mein Thema ist folgendes. Ich bin also auch behindert. Ich bin blind. Ah ja. Und ich habe einen Blindenführhund, den ich also auch über alles liebe. Mhm. Denn es ist eine ganz spezielle Beziehung, weil er immer dabei ist. Das ist klar, dass man doch sehr hängt an dem Tier. Er ist überall dabei, ob es im Büro ist oder auf Reisen oder wo auch immer. Peter, bist du seit Geburt an blind? Ja, ich bin schon von Geburt an blind. Jetzt, ich unterbreche dich erstmal ganz unhöflich. Bevor du jetzt zu deinem eigentlichen Thema kommst, könntest du vielleicht dem Tobias etwas erwidern? Du hast gerade das Gespräch mitgehört, ne? Ja, ich habe es nicht ganz mitgehört, weil ich jetzt noch anderweitig beschäftigt bin. Ach so. Na gut, okay, dann reden wir erstmal über dich jetzt und dann sehen wir weiter. Hm? Also du hast einen Hund, der... Ja, hat irgendwie Beziehungsprobleme, das habe ich wohl so mitbekommen. Ja, genau. Da Schwierigkeiten. Ja, also bei mir ist es so, es geht jetzt um einen Hund, um einen Labrador. Ich habe einen Blindenführhund und er führt mich. Mhm. Und es ist so, dass ich ihn also unterwegs auch mal zurechtweisen muss, wenn er nicht vernünftig führt. Das kann nämlich sehr gefährlich werden, wenn er nicht vernünftig im Geschirr arbeitet. Mhm. Wenn er dann zum Beispiel mitten auf der Straße da zu einem anderen Hund hinzieht oder sowas, das darf also nicht passieren. Aber sind die nicht so gut abgerichtet? Er ist ja gut ausgebildet, er führt. Ach gut, das war jetzt nur so ein Beispiel von mir, das macht er eigentlich nicht sowas. Aber es ist so, er lässt sich gerne mal ablenken, wenn er da einen anderen Hund sieht. Und dann muss ich natürlich sagen, hier, Aaron, aus, jetzt aufpassen hier und so. Und dann geht das ja eigentlich auch, bloß die Leute mischen sich andauernd ein und das macht mir so zu schaffen. Die Leute mischen sich ein? Furchtbar, die behandeln mich also wie die schlimmste Tierquälerin. Wie gehen sie denn mit ihrem Hund um? Ehrlich, die machen die Vorwürfe, wenn du mal ein bisschen strenger bist mit dem Hund. Wobei ja letztendlich alle Leute doch wissen, dass gerade die Beziehung zwischen Blinden und ihren Hunden super eng ist, ne? Und super herzlich eigentlich. Ja, ich bin also sehr traurig darüber, weil er darf sich alles erlauben, wenn er nicht im Geschirr ist. Er wird verwöhnt, alles. Er hat auch seinen Freilauf. Viele Sehende denken ja auch, ein Blindenführhund arbeitet nur im Geschirr, der hat keinen Freilauf und nichts. Und das ist auch nicht wahr. Die haben genau den Ausgleich, sie laufen frei, sie dürfen wie alle anderen Hunde auch rumtoben und alles. Nur wenn sie im Geschirr gehen, dann muss das eben einfach klappen. Und da ist schon mal ein strenges Wort durchaus angebracht und alles andere als tierfeindlich oder so. Ne? Ich habe schon so Bemerkungen gefallen lassen müssen, zum Beispiel, ja, wie gehen Sie denn mit Ihrem Hund um, der sieht doch nun für Sie. Nur weil ich den mal an der Leine zu mir ranziehe und sage, ach und aus jetzt wird aber hier, jetzt pass aber mal auf, nicht? Ja, das sind so die 150-prozentigen, ne? Aber ich habe das schon sehr oft erlebt, gerade erst heute wieder nämlich. Da war eben noch ein anderer Hund und meiner zog da so ein bisschen hin und ich habe ihn dann also zu mir gezogen und ihm auch eben gesagt, pass jetzt auf. Und dann sagte eine Frau, ja, er kann nichts dafür, da ist ein anderer Hund. Und er kann schon, er weiß ganz genau eigentlich, was Sache ist. Er hat eine Ausbildung gehabt und er weiß, dass er im Geschirr führen muss. Und wenn er nicht im Geschirr ist, dass er dann auch mit anderen Hunden rumtoben darf und so, das weiß er wohl. So dumm ist er nicht. Das sind so die Menschen, denen Tiere wichtiger sind als Menschen. Und in deinem Fall... er soll nur geknuddelt werden den lieben langen Tag und gefüttert, vor allem gefüttert. Es ist gut, wenn er kaut und wenn er frisst, weil er hat ja so eine tolle Aufgabe. Das ist ja für dich auch eine sehr beschämende Situation dann. Wie reagierst du denn dann darauf? Also früher war ich immer so, dass ich gar nicht viel dazu gesagt habe, aber heute werde ich schon langsam wirklich richtig frech, also weil mir das auf den Keks geht. Neulich war ich auf der Post und Aaron, mein Hund heißt also Aaron, der hat auch irgendwas wieder im Auge gehabt und führte nicht so gut und dann habe ich eben auch gesagt, hier aufpassen und so. Und eine Frau tippt auf meine Schulter, ey, Und ich sag nichts, ey. Mhm. Ja, das arme Tier, meint sie dann. Mhm. Und ich sag mir immer, Mensch, besoffen, ne? Also wir haben hier wirklich in der Gegend etliche, also auch so Leute, die trinken und die haben alle Hunde. Mhm. Und die treten die mit Füßen und behandeln die wirklich schlimm. Mhm. Da sagt kein Mensch was. Mhm. Also aber wenn ich als erstmal Frau und dann auch noch blind, da kann man es ja mitmachen irgendwo, ne? Mhm. Also umso besser wirklich, dass du hier heute Abend durchgekommen bist. Ja, es und macht mich fertig, weil ich mein Tier wirklich liebe und die behandeln mich, ich hab's auch mal gehabt, ich stand im Laden und wartete auf Hilfe und dann kam hier eine Frau und streichelte meinen Hund, was auch nicht sein darf, wenn er im Geschirr ist, darf er nicht beachtet werden, nicht gestreichelt werden und nicht. Streichelte ihn und meinte, ja, du bist ja so lieb und dein Frauchen schimpft immer hier mit dir und das ist ja in der ganzen Gegend bekannt. Also wie ich mir vorkomme, ne? Also du hast deinem Ärger hier jetzt mal gut Luft machen können. Das finde ich richtig. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, Mensch, Jürgen, also ich höre dich wirklich sehr ziemlich regelmäßig. Mhm. Es ist ja nur leider immer sehr spät, die Zeit, ich muss ja arbeiten. aber ich höre dich ziemlich viel und ich habe auch das Buch Extreme Leben in Blindenschrift, muss ich dir mal sagen. Ach, das gibt es in Blindenschrift. Das ganz ist ja toll, dass das in Blindenschrift gedruckt wurde. Ja. Ich höre dich richtig, wenn ich das lese, höre ich richtig deine Stimme. Ja. Muss ich sagen. Das wusste ich doch gar nicht, das ist ja schön, ja. Ja. Ja, das hoffe ich mit dem anderen, dass das dann auch bald in Blindenschrift erscheint. Ja, das wäre toll, würde ich mir auch noch holen. Ja, ich werde das mal an den Verlag weitergeben, ja, dass sie das arrangieren, ja. Ja, ich habe ja schon mitgekriegt, dass es ein neues Buch gibt. Genau, ja. Aber ich möchte nochmal appellieren so an die Öffentlichkeit, wenn ihr einen Blinden für uns seht, mit einem Blinden, einfach gar nicht, überhaupt nicht irgendwie sich einmischen oder einfach das ignorieren. Auch den Hund nicht zublinzeln, nichts. Also. Und ich habe auch schon erlebt, dass der Hund gefüttert wurde. Jemand schmeißt ihm einfach was hin es ist furchtbar. Also, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Ja. Ich finde es gut, dass du es gesagt hast. Und ich hoffe, dass dich nicht irgendwelche Leute demnächst wieder blöd anquatschen. Nee, mir kommt leider der Ärger wirklich jetzt wieder hoch, wenn ich mir diese ganzen Erlebnisse, die ich so habe. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Du sollst alleine mit deinem Hund umgehen, du weißt, wie man das macht. Und du liebst deinen Hund über alles, das ist ja gar keine Frage. Ne? Und er hat es super gut bei dir. Alles klar, ne? Liebe Petra, ich wünsche dir alles Gute. Was machst du vom Beruf? Das wollte ich dir gerade noch fragen. Was ich mache? Ja. Ich sitze am Computer und schreibe, also ich nehme Diktate auf, ich gebe in den Computer ein, also im Schreibdienst. Ja, und du lebst alleine. Du hast Ich lebe alleine. Ich habe leider auch gerade was Schlimmes hinter mir, oder wo ich auch nicht so ganz mit fertig werde, aber das hast du ja ständig in deiner Sendung, Beziehungsproblem. Das ist furchtbar und ich werde da überhaupt nicht mit fertig, aber nun ja, irgendwann wird es vielleicht auch mal. Ja. Auf jeden Fall hast du dein Anliegen gut durchgebracht und das ist klasse. Genau. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Petra. Ja, danke schön. Tschüss. Ne? Tschüss. 1.33 Uhr und 16 Sekunden und jetzt machen wir ein Päuschen. Und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian und ihr könnt mich ganz einfach anrufen. Heute Nacht, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben wir kein bestimmtes Thema, sondern ihr seid die Themenvorgeber. Ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, das euch interessiert, das euch auf den Nägeln brennt, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und das kann sein von Sex über Politik und Beziehung und Religion, was weiß ich, was euch interessiert. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Kurz ein paar Faxe, die gerade eingetrudelt sind. Wir haben ein paar rausgegriffen von denen, die gekommen sind. Ein Fax von Caroline R. aus Dormhagen. Sie schreibt, Nachtrag zum Thema Mein Körper ist mein Kapital. Ich habe zwar kein Bildtelefon, aber wenigstens ein Modem, mit dem ich Bilder faxen kann. Eine scharfe Frau, ich glaube, ihr Fernsehzuschauer könnt das so ein wenig sehen, eine scharfe Frau in tollen Dessous, so mag ich das. Es könnte noch ein bisschen mehr Fleisch zu sehen sein, aber das ist auch schon mal ganz nett. Dann schreibt Steffen aus Berlin, so seid ihr eben, was er hier schreibt, an das WDR-Domian-Team. Lieber Domian, werfe doch bitte mal dein Hemd, welches du da trägst, in den Müll. Dieses Hemd soll ich in den Müll werfen. Du hast es schon so oft angehabt und es ist so hässlich. Ist das Hemd so hässlich? Ich mag das sehr gerne. Ich finde, es ist ein sehr schönes Blau und trage es wirklich sehr gerne. Also er meint, es ist so hässlich. Ich habe auch so etwas Ähnliches bei mir im Schrank. Es ist aus Amerika und es ist noch hässlicher. Soll ich es dir schicken? Grüße von Stefan aus Berlin. Stefan, also ich fühle mich wohl in dem Ding. Und hallo Domian, viele liebe Grüße von René, Lilly und Pia aus Leipzig, aus dem schönen Leipzig. Wir finden deine Sendung toll und mach weiter so. Ciao. Wir machen jetzt ganz einfach weiter. Und zwar mit Bernd. Und Bernd ist 55. Ja, ich ja. glaube, ich bin dran. Ja, du bist dran. Hallo Bernd, was ist dein Thema? Ja, habe ich die gefaxt. Wie bitte? Meine Freundin hat die Pille nicht vertragen. Ja. Und wollte auch sonst auch nicht mehr. Und da habe ich mich für diese Freundin sterilisieren lassen. Ja. Und an dem Tag, an dem das okay vom Krankenhaus kam, mhm. dass alles in Ordnung ist, mhm. hat sie in derselben Nacht sich einen fremden Kerl in die Wohnung genommen. Einen fremden Kerl? Ja. Mhm. In der Nacht mit in die Wohnung. Ihr lebtet damals? Also, wir leben getrennt. Ja. Meine Freundin hat eine Wohnung. Mhm. Und ich habe eine Wohnung. Mhm. Und ja. Aber was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Also in der Nacht, also die Nacht, bevor du es hast machen lassen wollen? Nein. Man lässt sich sterilisieren, das dauert eine Zeit lang. Und da werden mehrere Proben entnommen mhm. und sowas, ob mhm. man dann wirklich also steril ist. Mhm. Für den Menschen, für den man das möchte. Ja. Ja, und gut. Und du hattest diesen Eingriff. Nacht, bitte? Du hattest diesen Eingriff ja, vornehmen lassen an dir. Ja. Und dann ist sie fremdgegangen. Und an dem Morgen, mhm. Meine Freundin arbeitet sogar im selben Krankenhaus, in dem ich das habe machen lassen. Mhm. Ja. Mhm. An dem Morgen ist mir gesagt worden: Hallo Bernd, die Frau Voss von der Urologie hat gesagt, alles in Ordnung, schönes Wochenende, mhm. kann losgehen und mhm. so. Und in derselben Nacht geht die mit einem fremden Kerl. Wie lange liegt denn das schon zurück, Bernd? 6 Wochen jetzt. 6 Wochen. Wie ist denn, habt ihr sehr gestritten danach? Wie ist der Stand der Dinge heute? Überhaupt nicht. Wir hatten vorher ein sowas von super Verhältnis. Mhm. Das ist ja das, was mich so kaputt macht. Wie ist der Stand der Dinge heute? Nein. Nach diesen 6 Wochen? Ich kann da nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr. Ich habe sofort gekündigt. Wie nach diesem einen Mal? Bitte? Wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? 8 Jahre waren. 8 Jahre. Nur ist die 8 Jahre. 8 Jahre. Ist eine lange Zeit. Ja. Nur ist die Frau einmal fremdgegangen. Und da wirst du gleich. Das zweite Mal. Und ich bin immer treu, davon habe ich gehört. Mhm. Aber kann man sich denn da nicht irgendwie verständigen und erstmal gut miteinander reden oder auch streiten? Wirft man da gleich das Handtuch, Mensch? Domian, du bist ein netter Kerl. Ja. Ich sehe das oft im Fernsehen. Manchmal, mir kommen die Tränen, mein ganzes Herz. Bernd, du hängst aber wirklich in der Beziehungskrise sicher, ne? Jo. Aber richtig heftig. Ja. Einmal. Und da hängt wahrscheinlich auch eine ganze Menge andere Dinge hängen da dran. Eigentlich grundsätzlich nicht. Grundsätzlich viel, oder was? Nee, eigentlich grundsätzlich nicht viel. Mhm. Ich habe ihr die Klamotten zurückgebracht, die sie bei mir hatte. Mhm. Damit war der Fall für mich erledigt, aber... Das heißt, ihr seid jetzt geschiedene Leute? Ja. Mhm. Bernd, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Nee, gut. Das ist jetzt, ich glaube, das ist wirklich zu ein... Da müsste man ganz ausführlich drüber reden. Hast du denn für dich... Nein. So oft so schöne Sachen sagen. Ich will jetzt fragen. Hast du für dich die Sache denn wirklich ganz abgeklärt, abgeschlossen? Oder hast du die Hoffnung, dass ich da noch was tun könnte? Hör mal, angenommen, ich würde da sagen, ist alles in Ordnung, dann wäre das doch viel in Ordnung. Aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich finde Folgendes, ohne die Einzelheiten jetzt zu kennen. Wenn man 8 Jahre zusammen war, und ich gehe mal davon aus, dass ihr 8 Jahre recht glücklich zusammen wart, ja, dann darf das wegen auch 2 solcher Vorfälle nicht zu Ende sein. Ich finde, hör mal, Domian, lass du dich mal sterilisieren für eine Frau und an demselben Tag, wo dir das okay gegeben wird, dass alles in Ordnung ist, dann geht deine Freundin fremd. Das ist scheiße. Wie hat sie sich denn überhaupt dazu? Absolute Scheiße. Ja, wie hat sie sich denn überhaupt geäußert dazu bisher? Sie hat sich dann entschuldigt, ein bisschen dünn und so was. Aber naja, nun denn, so war es denn. Lass mal noch ein paar Wochen vergehen, Bernd. Lass mal noch ein paar Wochen vergehen und setzt euch noch mal zusammen, Mensch. Finde ich schon. Dir liegt doch viel an der Frau, merke ich doch. Du fängst doch fast an zu heulen, wenn du merkst, wenn dir das erstmal klar wird, was da abgegangen ist. Mal davon abgesehen, aber im Grunde bin ich mir selber für so eine Geschichte zu schade. Ja. Dennoch, ein Gespräch würde ich auf jeden Fall nochmal für richtig und für gut erachten. Bernd, sieh mal zu. Naja. Alles du, Gute. Jan, viel Glück. Ein netter Kerl. Ich sehe das sehr oft, sehr gerne. Okay, ich alles. Ich habe nicht immer die Zeit dafür. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Danke. Jetzt kommt Sebastian. Sebastian ist 16 Jahre alt. Hallo? Ja, Sebastian. Hallo. Ja, hi. Dein Thema. Ich habe Probleme mit meiner Freundin, beziehungsweise mit Mädchen überhaupt. Ich habe dich nicht verstanden. Gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon? Ja, ich bin eigentlich ziemlich nah am Telefon. Ja, dann sag's noch mal. Ich habe dich nicht richtig gehört. Ja, ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Ja? Ja. Wie lange bist du mit der zusammen schon? 1,5 Jahre. Und wo liegt das Problem? Da gibt's noch ein anderes Mädchen. Mhm. Nur ich weiß nicht, ob das wirklich was ist oder nicht. Weil in den letzten Wochen haben wir ziemlich oft gestritten und so. Ja. Und am Anfang habe ich gemeint, dass das nur kommt, weil ich einfach keine Lust habe, mit meiner Freundin jetzt irgendwie noch zusammen zu bleiben. Mit wem hast du denn gestritten? Mit deiner Freundin? Meiner Freundin. Mit deiner Freundin. Mhm. Ja. Und dieses andere Mädchen, woher kennst du die? Tanzkurs. Aus dem Tanzkurs. Und hast du mit der ab und zu mal Kontakt? Trefft ihr euch? Nee, bis jetzt eigentlich nur zum Tanzen. Nur zum Tanzen? Ja. Du hast also auch noch nicht sehr ausführlich mit ihr geredet? Nee, eigentlich nicht. Aber du bist verknallt in die? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hast du ein Auge auf die geworfen? Ja. Irgendwie? Irgendwie, oder so. Und das bringt dich ja so durcheinander, dass du mit deiner Freundin immer zu streitest? Nein. Hast du aber gerade? Ich habe erst mit meiner Freundin gestritten. Ja. Und dann ist das irgendwie gekommen, deswegen habe ich gedacht, dass das nur daher kommt, dass ich mit meiner Freundin gestritten habe. Ach so. Kann natürlich auch sein. Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, nur... Wie ist es denn im Moment? Hast du dich mit deiner Freundin wieder ein bisschen arrangiert? Ja. Ja? Ja, aber... Liebst du denn deine... Hast du die denn sehr lieb, deine Freundin? Ja. Da kommt ein ganz klares Ja von dir. Ja. Sebastian, dann reiß dich ein bisschen zusammen. Schlag dir das Mädchen vom Tanzkurs aus dem Kopf und konzentrier dich auf deine Freundin. Mhm. Wo liegt denn das Problem jetzt noch? Ja, weil heute habe ich sie wieder gesehen und irgendwie hinterher war es das Gleiche wie vor einer Woche oder vor 2 Wochen. Was war das Gleiche? Ja, dieses Gefühl bei diesem Mädchen. Mhm. Sprich doch erstmal ein paar Worte mit der, vielleicht ist die Stroh doof. Bisher hast du die ja nur von außen gesehen. Ist das vielleicht ein ganz hübsches Ding? Kann ja sein. Aber vielleicht ist der Reiz schnell verflogen, wenn du mal ein paar Worte mit der gesprochen hast. Und dann wirst du erst erkennen, was für eine nette Hauptfreundin du hast, wie nett deine Freundin ist. Ha? Ja. Junge, konzentriere dich erstmal ein bisschen auf deine Freundin. Das ist noch zu wenig, um jetzt da irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Und sprich mal mit der Frau aus dem Tanzkurs. Ja. Sebastian, viel Glück. Tschüss. Okay, ciao. Timo, 19 Jahre. Hallo? Ja, Timo. Hallo, darf ich Jürgen sagen? Ja, bitte. Gut, das ist mir auch lieber. Ja. Ich bin 19, habe eine Freundin. Ja. Die ist schon 21. So alt schon? Ja, wieso alt? Das war jetzt ein Scherz. Die ist alt 20, ja. Die ist 21, ja. Mhm. Und, wie soll ich sagen, wenn wir Sex machen, das ist für mich, also bringt mir nichts, bedeutet mir gar nichts. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Wie lange seid ihr denn zusammen? Seit 2 Jahren. Und war das immer schon so? Ja, eigentlich schon. Was heißt, es bringt dir überhaupt nichts? Hast du keine Lust dabei? Empfindest du dabei keine Lust? Überhaupt gar nichts, ne. Also ist für mich irgendwie so ein Pflichtlektüre. Aber es funktioniert schon? Ja, klar. Funktioniert schon, aber bringt mir eigentlich nichts. Aber du hast einen Orgasmus dabei? Ja, das schon, aber das ist... Aber das ist nicht der Rede wert? Nee, also ich weiß irgendwie ist das... Ich weiß nicht, ist für mich nichts. Wie oft schlaft ihr miteinander? Also, eigentlich jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag eigentlich. Jeden Tag? Seit ja gut, nicht jeden Tag, aber in so... So durchschnittlich. Ich bin in der Bundeswehr und eigentlich, sag mal, wenn ich daheim bin, jeden Tag eigentlich. Dann ist das für dich doch eigentlich jeden Tag eine kleine Tortur, oder? Ja, Tortur nicht, aber ist genauso, wie wenn ich heimkomme und wird kochen. Genauso ist das. Wird heimkommen und kochen, oder ja, so? Weil das Kochen dir vielleicht noch mehr Spaß machen würde, als das Schlafen mit deiner Freundin. Ja, das weiß ich nicht. Ich koche ja nicht. Nee. Wie war denn das überhaupt am Anfang? Warum hast du dich denn in die Frau verliebt, verknallt? Ja, die sieht gut aus, ist nett, ja. Guten Charakter. Und also wenn man sich in jemanden verliebt, dann ist ja meistens auch, ist es ja so, dass das Äußere einem auch gefällt und dass man ja, klar, angemacht ist und dass man eine Leidenschaft entwickelt. Das war gar nicht, auch die ersten Male nicht bei dir, dass du sie begehrt hast. Ja, doch, klar, das schon, aber dann, wenn es soweit ist, dann, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Achso, du begehrst sie schon, aber wenn es dann dazu kommt, hast du keinen Bock mehr. Ja, ganz genau. Ja, gut, keinen Bock haben, sagen wir, das bringt mir nichts. Bringt dir nichts. Ja, ich habe auch mal mit meinem Kumpel darüber gesprochen, mit meinen Freunden. Also findest du die, ich muss das jetzt noch genauer fragen, findest du sie denn sexuell anziehend? Ja, das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall? Also du würdest sagen, das ist schon eine scharfe Frau. Ja, doch. Eine erotische Frau. Aber wenn es dann zu einer Nähe kommt, bringt es dir nichts. Nee, das passiert gar nichts. Deswegen habe ich vielleicht was anderes auszuprobieren. Ja, findest du es für dich, also ist das für dich spaßhafter oder lustvoller, wenn du onanierst, als wenn du mit deiner Freundin schläfst? Nee, das mache ich ja nicht. Das machst du nicht? Nee, das mache ich ja nicht. Warum nicht? Ich habe eine Freundin, aber das brauche ich eigentlich nicht. Ja gut, aber die Freundin ist ja nicht immer da. Du onanierst überhaupt gar nicht? Nein, nee, überhaupt nicht. Auch nicht, bevor du die Freundin kennengelernt hast? Nee, auch nicht. Das finde ich kurios. Warum nicht? Ich weiß nicht, da habe ich gar kein Bedürfnis zu, das bringt mir nichts. Was würde dir denn das bringen, wenn der scheint ja offenbar nichts was zu bringen. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Was ist denn was anderes? Da gibt ja so viele Sachen. Ich habe eben im Vorgespräch, da hab ich gehört, so Wasserspiele zum Beispiel. Kennst du das? Also, Wasserspiel? Ja, zum Beispiel. Nee, also wie mit einer Partnerin im Wasser was machen irgendwie. Nein. Mit Urinieren zum Beispiel, wenn man sowas mal ausprobiert. Ach so, hab ich noch nie gemacht, aber mal gehört. Das könnte nicht eventuell. Also, das habe ich vom Freund von mir. Der heißt, Bin heißt er, ist ein guter Freund von mir. Ja. Und der macht das mit seiner Freundin. Der hat nur gesagt, vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Also halte ich eher für einen schlechteren Tipp. Wieso? Ja, weil wenn du generell nicht so viel Spaß an der Sexualität hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass du auf solche extremeren Dinge auch nicht so stehst. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Ja, gut. Wenn deine Freundin das mitmacht, klar, dann wenn ihr beide das mal ausprobieren wollt, dann probiert das aus. Aber ich habe eine ganz andere Idee, Timo. Versucht da erstmal richtig Lust und Spaß mit dir selbst zu kriegen. Mit dir selbst? Ja, mit dir selbst. Wie das die meisten Menschen auch haben. Die meisten Menschen haben sehr viel Spaß am Onanieren. Das mache erstmal. Und ich glaube, wenn du das erstmal raus hast, dann hast du auch mehr Kenntnis über deinen Körper, weißt du viel mehr über dich. Vielleicht kannst du dann auch den... Eher weniger. Wie? Ich halte davon eher weniger. Ich versuch's doch einfach mal. Mach's doch mal. Nee, also... Wie, warum denn nicht? Ich weiß nicht, ich bin streng natürlich erzogen und das ist... Also davon... Weißt du, wie ich das meine? Also ich kann mir denken, was da im Hintergrund ist. Ich vertrete die Auffassung, glaube, dass wenn man mit sich im Reinen ist, auch mit der eigenen Sexualität, wenn man richtig Spaß am Onanieren hat, dann kann man auch erstmal richtig Spaß haben mit jemand anderem, mit der Sexualität, dass man die Sexualität mit jemand anderem teilt. Ja, finde ich ein ganz... Also, du bist da ein bisschen offener. Ja, ich finde das... Du bist auch bisexuell, oder? Ja, aber das hat damit ja gar nichts zu tun. Ja, nee, gut, aber das spiegelt ja deine ganze Einstellung wieder. Und wenn ich da so erzogen bin, dann, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie... Ach Timo, ich bin auch ganz verklemmt erzogen worden. Da muss man selbst ja auch dann was gegen tun. Du kannst dich ja nicht ausruhen dein ganzes Leben lang auf deiner Erziehung. Du bist erst 19 Jahre alt, mach was, entwickel dich, brich aus den Krusten. Ja, kann ich auch mit der Freundin machen, oder? Du kannst auch mit der Freundin machen, aber mach es doch zweigleisig. Beschäftige dich erstmal ein bisschen mit dir selbst. Und dann schlag der Freundin das mal vor, wenn du jetzt da so eine Idee hast und sie da mitmacht, warum nicht? Dann mach das erstmal. Also, ran an den Eigensex und viel Spaß mit dem vielleicht neu entdeckten Sex mit deiner Freundin. Timo, tschüss. Hey, jetzt habe ich einen Anrufer aus Spanien. Das wäre toll. Martin, 29. 29? Nee, ach, was erzähle ich? Hier steht auch 69, was sage ich 29? Martin, ja. Hi. Hi. Wie ist das Wetter in Spanien? Oh, gut und warm. Gut und warm. Ich bin ja Pensionist da und da, deswegen bin ich auch in Spanien halt. Wo bist du denn in Spanien? Auf Teneriffa. Auf Teneriffa. Lebst du da? Ja. Das ist ja gediegen. Mhm. Wie warm ist es bei euch? Wie die Temperatur? Nun, abends wird es schon kühl jetzt. Also ja. In der Winterzeit, da haben es auch kühl, aber tagsüber, da laufen viele hier, die arbeiten so im nackten Oberkörper rum und die Touristen, die hier sind, die baden sogar, weil es für Europäer eben doch hier eben richtig schön warm heißt. Also Schneestürme habt ihr keine. Ach, was ist dein Thema? So, ich habe eben in der Sendung die Probleme mitbekommen, die jetzt die beiden Männer hatten, die jetzt schlisiert worden sind. Mhm. Ich habe das selbst auch hinter mir und ich kann vorne dazu beitragen, als Insider-Information, man kann sich re-sterilisieren lassen. Mhm. Wie genau geht das? Es ist so, da wird von einem Mikrochirurgen, es gab also zu meiner Zeit, ich habe es also vor etwa 8-9 Jahren machen lassen, oder ich muss mal zur Vorgeschichte Folgendes sagen, ich bin, nachdem ich 3 Kinder hatte, habe ich mich sterilisieren lassen, dann ging die Ehe kaputt und meine zweite Frau hatte dann noch den Kinderwunsch. Mhm. Dann habe ich mich umgehört und es gab zu der Zeit damals in Deutschland 3 Kliniken. Das sind Mikrochirurgen, die eben auf dieses Gebiet spezialisiert sind. Ich habe es in Hamburg machen lassen, aber es gab auch noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, also an Universitätskliniken gibt es das zumindest auf jeden Fall. Und diesen Tipp wollte ich den beiden Betroffenen mit auf den Weg geben. Wenn man also da was für seinen Sinn halt tun will, da kann man auf jeden Fall die ganze Sache wieder rückgängig machen. Und kam gerade das Argument der Kosten. Gut, das ist gleich mein... Das ist die andere Seite, aber wenn das sollte es einem schon wert sein, meine ich. Wie viel kostet das denn? Weißt du das? Gott, schlau mich tot. Vielleicht 3.000 Mark. Ich weiß wirklich nicht genau. Ich schätze es mal so über großen Daumen, aber... Wie ist denn die Quote, dass es dann wieder so richtig funktioniert wie vorher? Ich muss nach vorne sagen, das hat mich auch so... Ich war erst ein bisschen skeptisch, wie ich dann in das Badezimmer zu dem Professor nach Hamburg kam. Mhm. Da hing an den Wänden lauter, wie soll ich sagen, so Erfolgsmeldungen, lauter Briefe oder Karten oder auch Faxe von Leuten, die sich da operieren hatten lassen und die dann eine Geburtsanzeige schickten und auch so lustige, spaßige Texte dazu. Mhm. Das müsste also viel, viel mehr sein, als man sich das allgemein nur vorstellen kann. Also du hast es machen lassen? Ja, und ich habe noch eine Tochter seit ihr bekommen. Ich wollte gerade fragen, was ist das Resultat? Eine zweite kleine, eine Tochter? Ja, klar. Ja, und dasselbe habe ich auch in diesen ganzen Glückwunsch- und Geburtsanzeigen bei dem Professor gelesen, als ich in Hamburg in der Klinik dort war. Da sind also viele, viele, unzählig viele an den Wänden gehangen. Mhm. Vielleicht auch um den neuen Kandidaten, die da in den kamen, ein bisschen Mut zu machen. Also wahrscheinlich wird es natürlich nicht bei jedem gelingen und die... Das ist sicher möglich. Man weiß das Verhältnis nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall, besteht die Chance, dass es funktioniert. Und du bist ein gutes Beispiel. Wenn man das vom Anatomischen sieht, da sind ja die Samenleiter, sind ja unterbrochen worden. Mhm. Und die werden jetzt unter der, also wird ein kleiner Schnitt gemacht, dann werden die beiden wieder vernäht, mit wirklich ganz feinen Nähten nur. Das Problem ist nur, die beiden Stränge zu finden, die jetzt einmal so vielleicht ein paar Zentimeter auseinander liegen. Mhm. Dann werden die vernäht. Und bei mir ist noch folgender angenehme Effekt hinzugekommen. Ich hatte nach dem Stilisieren Probleme mit dem Hoden. Das heißt, wenn ich einen Dauerlauf machte, also Sportbetrieb, dann lag der Hoden relativ schwer, oder lagen die Eier, sagen wir mal, banal, im Beutel drin und die haben sehr stark geschmerzt, weil ich auch so einen Suspensor tragen musste. Während seitdem die wieder jetzt aufgehängt sind an den Samen, ach so, ist, das ist wieder weg. Ja. Hat sich bei dir, nachdem du das dann hast machen lassen, so im Selbstgefühl etwas verändert? Hast du dich danach wieder potenter gefühlt? Das ist eigentlich, glaube ich, glaube ich nicht. Ja. Da hatte ich auch keine Probleme eigentlich mit gehabt. Mhm. Also auf jeden Fall war das jetzt eine interessante Meldung von dir. Man kann es machen, ja, lassen, es funktioniert. Ja, man muss sich da ein bisschen umhören. Ja. Es gibt nur wenige Kliniken, als so damals, als ich es machen ließ, waren es 3 Universitätskliniken, wo sowas geht. Aber das kann man auf jeden Fall in Erfahrung bringen, wenn man da... Mit Sicherheit, ja. Ich danke sehr für deinen Anruf. Gerne geschehen. Schöne Grüße nach Spanien. Ich hoffe auch. Ich sehe dich öfter. Dankeschön, Roman. Tschüss, Martin. Nikolas, habe ich noch dran. Nikolas, 18 Jahre. Genau. Hi. Es ging darum, ich bin mit meiner Freundin zusammen und sie ist 38 jetzt geworden. 20 Jahre älter. Ja. Und da hatten einige oder haben auch noch einige ein Problem damit. Mhm. Meine Eltern waren anfangs dagegen, wo ich dann gegen den Willen zu ihr gezogen bin. Mhm. Habe mich einfach abgemeldet zu Hause und in Karlsruhe bei ihrer Wohnung angemeldet. Ja, und da läuft alles gut bis jetzt. Wir haben zwar Streit ab und zu und auch mal sehr starken. Ihr beide? Ja, und dann sagen viele, dass das nichts wird, das liegt am Alter. Wie lange seid ihr miteinander verbunden jetzt schon? Ein Jahr. Das ein Jahr. Ziemlich plötzlich haben wir uns kennengelernt durch eine Ex-Freundin von uns beiden. Mhm. Und dann war es Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Was sagen die Eltern jetzt? Also bist du ausgezogen von zu Hause? Ja, sie sind zwar einigermaßen nicht ganz so mit einverstanden, aber sie akzeptieren es. Mhm. Sie nehmen es so, wie es ist. Und sagen halt, solange wir uns wohlfühlen und glücklich sind, soll es so bleiben. Das ist ja eine gute Einstellung. Ja. Was sagen denn deine Kumpels, deine Freunde in deinem Alter? Ich habe eigentlich nur einen guten, zu dem ich noch Verbindung habe, der sieht es eigentlich auch von der guten Seite. Der sieht es auch von der guten Seite. Und wie ist es, der Freundeskreis von deiner Freundin, rümpfen die nicht die Nase nach dem Motto, sie hält sich da so einen Lustknaben, so einen Jüngling? Also die sind eigentlich noch damit einverstanden. Ich sage halt, wir haben halt oft Streit und das ist, weil sie ist krank und sie hat die Krankheit schon seit über 3 Jahren. Das sind ziemlich starke Schmerzen. Was ist das für eine Krankheit? Das sind Fistelgänge, das sind ganz offene Wunden. Das ist unter den Armen, am Hintern und zwischen den Beinen. Mhm. Und das ist total offen bis auf die Knochen. Das kommt Eide raus, so gelbgrünlich und Blut. Mhm. Und das ist halt sau starker Schmerz. Ich bin froh, dass ich es nicht habe, obwohl ich sie gern abnehmen würde. Und das macht dir nichts aus, dass deine Freundin so krank ist? Mir tut es halt auch weh, wenn ich sehe, wie sie leidet. Mhm. Das sage ich ihr auch immer, weil sie ist dann dadurch aggressiv durch die Schmerzen und dadurch kommt meistens so Streit. Mhm. Also ich finde es sehr erstaunlich, dass diese Liebe dann so gewachsen ist. Manch einer und vor allen Dingen auch junger Mann würde dann bei so einer dramatischen Krankheit, wie du sie gerade geschildert hast, doch auf Distanz gehen, auch was das Sexuelle angeht. Das ist nur gerade auch nicht unter Umständen anmachen. Ne? Am Anfang hatten wir Sex, aber jetzt geht zurzeit gar nichts mehr, schon seit einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Und ich meine, mir kommt es darauf auch gar nicht an. Ich liebe sie einfach und sie liebt mich und das ist die Hauptsache. Da hat deine Freundin immer einen sehr netten Freund. Ich gratuliere. Manchmal. Nikolaus. Nikolas. Ne? Nikolas. Ja. Schön, dann bleiben wir zusammen, ihr beiden. Und bleib bei deiner Freundin. Finde ich gut. Viele sagen halt, gerade durch den Streit, weil es da ziemlich die Fetzen fliegen, dass es uns nicht mal mehr ein halbes Jahr geben oder so. Mhm. Ja, und wenn ihr noch ein Jahr glücklich seid, dann ist das ein tolles Jahr. Man muss ja nicht immer so unendlich weit in die Zukunft gucken. Auf jetzt kommt das an, auf das Heute. Ne? Ja. Herzliche Grüße an euch beiden. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns, von 1Live Domian. Ich sage ganz herzlichen Dank an mein Team, an Gerhard Baas, an Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Annette Bastian, Jan Hölz, Karl Park, Mathilde Kohl und Elke Donaisky. Und ich möchte euch gerne noch die Themen nächste Woche bei uns sagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema: Soll ich oder soll ich nicht? Also wenn man vor einer großen Entscheidung steht, soll ich oder soll ich nicht? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema: Ich lebe mit einer Lüge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, WDR Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.